Sie hörten einen Kommentar zum Sonderparteitag der SPD von Frank Capellan. Es ist schwer, im Augenblick ein klares Bild von der Lage im Iran zu bekommen. Seit der überraschenden Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad herrscht in dem Land gewissermaßen der Ausnahmezustand. Gestern Abend sollen tausende Menschen in der Hauptstadt Teheran auf die Straße gegangen sein, um gegen den vermeintlichen Wahlbetrug zu protestieren. Dabei kam es zu blutigen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. In Teheran beobachtet der langjährige Iran-Korrespondent Ulrich Tilgner die Lage. Herr Tilgner, dass wir jetzt miteinander sprechen können, ist gar nicht so selbstverständlich, denn nach den Ausschreitungen waren im Iran gestern das Mobilfunk- und SMS-Netz abgeschaltet, die Internetverbindungen stark eingeschränkt worden. Was können Sie über die Lage im Land sagen und ist es auch heute wieder zu Protesten gekommen? Ja, es gibt Proteste, aber zuerst einmal gab es eine Kundgebung am Nachmittag mit vielleicht 200.000 Ahmadinejad-Anhängern. Daran können Sie erkennen, die iranische Bevölkerung ist zu einem gewissen Teil gespalten. Diejenigen, die Ahmadinejad weiterhin unterstützen, sagen, er ist der Präsident, er ist mit 2/3 der Stimmen gewählt worden. Sie gehen für ihn auf die Straße. Das sind in Teheran aber wohl nicht die Mehrheit der Menschen. Das ist das Problem. In Teheran gab es gestern Zehntausende von Demonstranten. Diese Demonstrationen haben eine ganz merkwürdige Form, die Jugendlichen oder meist jungen Männer gehen dann am Straßenrand lang. Wenn Polizisten kommen, gibt es Auseinandersetzungen. Dann werden Müllcontainer angezündet. Dann werden Barrieren, die Straßen unterteilen, niedergerissen. Es sind gestern mehrere Banken in Flammen aufgegangen. Das sind Staatsbanken. Ein Bus wurde angesteckt. Also da geht es dann schon zur Sache. Steinhagel auf Polizisten, die werfen dann die Steine zurück. Das sind Straßen, Schlachten, das sind Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Und nachts, das war eigentlich das Brutale gestern, sind die Freiwilligen gekommen. Das sind Leute, die eigentlich für den Kriegseinsatz vorbereitet werden. Sie kamen auf Hunderten von Motorrädern mit langen Latten und sie haben dann auf die Demonstranten zum Teil sehr, sehr stark eingeknüppelt. Also das war extrem brutal. Aber insgesamt ist es noch eine Auseinandersetzung auf der Ebene des zivilen Ungehorsams, der zivilen Proteste, der frechen Übergriffe von jungen Männern, die von der Polizei zusammengeknüppelt werden. Einige Nachrichtenagenturen melden, dass mehrere Vertreter des reformorientierten Lagers festgenommen worden sein sollen. Können Sie diese Berichte bestätigen und wie verhält sich die Opposition heute? Es hat diese Festnahmen gegeben. Zum Teil sind die Festgesetzten wieder freigelassen worden. So der Bruder des ehemaligen Präsidenten Khatemi, der kam heute Mittag wieder frei. Aber das eigentlich große Problem besteht ja darin, dass man von Mir Hussein Mousavi nichts mehr hört. Heute Nachmittag hat Ahmadinejad auf einer Pressekonferenz gesagt, er habe eine rote Linie überschritten. Es gibt Gerüchte, er stünde unter Hausarrest, aber niemand weiß wirklich, was los ist. Und das macht diese Situation auch so wenig durchschaubar. Die Demonstranten gehen auf die Straße, tun etwas. Mir Hossein Mousavi hatte gestern aufgerufen oder sein Büro hatte eine Erklärung ins Netz gestellt, man solle sich nicht provozieren lassen, es solle keine Gewalt angewendet werden. Aber genau dazu ist es dann ja gekommen, auch von den Mousavi-Anhängern. Auf der anderen Seite heißt es immer, wir wollen Widerstand leisten, wir wollen die Auseinandersetzung weiter fortführen. Mousavi akzeptiert das Ergebnis nicht. Aber die Opposition ist führungslos. Ob jetzt etwa 100 Leute verhaftet wurden und dann tröpfelnd wieder freigelassen werden oder nicht, das ist nicht das Problem der Opposition hier, sondern die Opposition ist führungs- und orientierungslos. Herr Tilgner, Sie waren heute Vormittag auf einer Pressekonferenz von Präsident Ahmadinejad. Was hat er zum künftigen Kurs seiner Regierung gesagt? Er hat zur Aktualität gesagt, das ist wie nach einem Fußballspiel, die Gegner kommen auf die Straße, die Anhänger der unterlegenen Mannschaft protestieren, das ist ein Problem von wenigen Tagen. In der internationalen Politik müssen neue Kapitel aufgeschlagen werden. In der Atomproblematik geht es jetzt darum, die Atomwaffen zu vernichten. Er hat sich indirekt vorsichtig gegen die Todesstrafe ausgesprochen. Er hat gesagt, ich möchte das gar nicht. Man muss eine Gesellschaft schaffen, in der es solche Urteile nicht mehr gibt. Also er ist sehr, sehr vorsichtig aufgetreten. Er hat die Presse beschimpft, aber nicht ausländische Regierungen. Das war für mich ganz deutlich. Also er möchte die Brücken zum Westen nicht abbrechen. Und er weiß natürlich, wie prekär heute die Situation ist. Also er hat versucht, den Weg nach außen zu gehen. Das Zeitalter der Konfrontation sei vorbei. Die Zeiten der Rationalität hätten begonnen. Man müsse aufeinander zugehen. Aber ob das dann letztlich in die praktische Politik Eingang findet, da hätte ich meine Zweifel. Der langjährige Iran-Korrespondent Ulrich Tilgner zur Lage im Iran. Die schlechte Handyverbindung bitten wir zu entschuldigen, aber im Augenblick ist es nicht ganz einfach, eine Verbindung in den Iran zu bekommen. Die Lage im Land wird im Westen mit Sorge beobachtet, hatte man hier doch auf eine Abwahl des amtierenden Präsidenten und damit eine Entspannung in den Beziehungen gehofft. Auf einen Kurswechsel im Iran hatte man auch in Israel gesetzt, denn schließlich hatte der wiedergewählte Präsident Ahmadinejad immer wieder gedroht, den jüdischen Staat von der Landkarte zu löschen. Mit Spannung wird deshalb die erste außenpolitische Grundsatzrede des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu erwartet. Sebastian Engelbrecht aus Tel Aviv. Die Reden schreiben.